Die Hochschulzeitung der Albrecht hat eine neue Ausgabe rausgebracht und heute ist bei mir Jesse Bliesmann, um mit mir über seinen Artikel zu reden. Hi. Hallo, moin. Du hast über Patrick Barb geschrieben. Wir hatten schon mal über ihn berichtet. Patrick Barb war Gastdozent an der Uni Kiel und vor ein paar Wochen wurde sein Lehrauftrag gekündigt. Grund war, Zitat, sein Auftreten als Beobachter bei den völkerrechtswidrigen Scheinreferenten in den russisch besetzten Gebieten. Worum ging es genau dabei? Also, der Journalist Patrick Barb, der halt auch einen Gastlehrauftrag an der Uni Kiel hatte, ist gemeinsam mit Sergei Filbert in Russland und dann in die Ostukraine gereist. Und ihre Reise haben sie gemeinsam auf dem Kanal Druzhba FM veröffentlicht. Und die Geschichte hat an medialer Aufmerksamkeit gewonnen, als ein Artikel von T-Online veröffentlicht wurde über deutsche Wahlbeobachter bei den Scheinreferenten. Und Herr Barb hat halt an einer Pressekonferenz von Russland teilgenommen zu diesen Referenten und sich dort dazu geäußert. Genau. Und ihr habt es noch ein bisschen weiter halt recherchiert und dann auch geschrieben. Aber ihr seid noch einen Schritt weiter gegangen, als wir das damals gegangen sind, als die Nachrichten noch ganz neu waren. Ihr habt eine Reaktion vom Barb bekommen. Was hat Herr Barb denn dazu gesagt? Genau, Herr Barb betont erstmal, dass seine Reise so aus Sicht des Friedens schwer zu verstehen ist. Und genau. Er sagt, dass er nicht Wahlbeobachter war. Er dementiert das vehement, sondern er war als Journalist akkreditiert und hat dort an dieser Pressekonferenz teilgenommen, um gesehen zu werden. Also damit von den örtlichen Machthabern, wie er sagt, nicht abgestritten werden kann, dass er dort war. Und er konkretisiert das mit einem Beispiel, als sie auf der Krim waren, wurden sie von so einer Polizeieinheit festgenommen, filtriert. Und dann kam irgendwie ein höherer Offizier, hat die beiden gesehen und meinte, oh, lass sie mal lieber laufen, die habe ich gerade im Fernsehen gesehen. Das ist halt sein Argument, dass er dort teilgenommen hat, um sichtbar zu sein. Um sichtbar zu sein und ich glaube, am Ende des Artikels meintest du auch, um sicher zu sein, um da auch wieder heil rauszukommen. Ja, genau. Genau, dass halt nicht, wenn er irgendwie verschwunden ist, dass nicht abgestreitet werden kann, einfach, dass er dort nicht war. Das ist sein Argument, ja. Nun äußert sich Patrick Barb ja eher selten oder eigentlich fast gar nicht in den Medien zu seiner Position. Wie kamt ihr denn zu seinen Stellungnahmen? Genau, ich habe ihn einfach mal angeschrieben. Ich war letztes Semester auch in seinem Seminar drin, deshalb konnte er sich an mich noch erinnern. Und zuerst hat er sich geäußert, aber gemeint, dass die Informationen nur für mich sind. Und dann haben wir ausgemacht, dass ich ihm den Part mit seinen Reaktionen vorher schicke und er das vorher absegnen muss. Also aber auch nur seinen Part. Ja. Und dann durftest du das aber im Albrecht drucken. Dann durfte ich das verwenden, nach seiner Freigabe, genau. Er hatte dann noch ein paar Anmerkungen und sowas, aber dann durfte ich das drucken, ja. Okay. Wie war das für dich? Du bist, glaube ich, seit letztem Semester beim Albrecht. Mhm. Wie war das für dich, an so einer aktuellen Story wirklich zu arbeiten, auch so, was politische und journalistische Relevanz hat? Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Aber man muss ja auch vorsichtig dabei umgehen, weil es geht ja um so das Schicksal einer Person und um ein sehr sensibles Thema auch, genau. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, fand ich.